Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Hörspiel heute Abend, eine Wiederholung vom Mittwoch, dem 21.04. dieses Jahres, stammt aus Jugoslawien. Sein Verfasser Alexander Obrenović ist seit vielen Jahren als Hörspielregisseur bei Radio Belgrad tätig. Auch in den Hörspielprogrammen der ARD taucht sein Name häufig auf, meist in Verbindung von Autor und Regisseur, denn Obrenović kann sich recht gut im Deutschen vermitteln. So hat er vor wenigen Wochen im Hörspielstudio des NDR wieder einmal ein eigenes Hörspiel inszeniert, das sich in satirischer Form mit der Provinzialität in seinem Heimatland beschäftigt. Die Selbstherrlichkeit regionaler Politiker nimmt er in »Der süße Duft des Aufschwungs« aufs Korn, wenn er einen von ihnen auf einen dreisten Hochstapler hereinfallen lässt. Es rauscht der Bach. Die Zikaden zirpen. Die Vögel zwitschern. Die Frösche quaken. Drunten im Tal schläft das Städtchen Hirschstedt den Schlaf der Gerechten. So war es seit Urzeiten. Und so wäre es noch, wer weiß, wie lange weitergegangen, wäre nicht eines Tages ein junger Mann aufgetaucht. Milan Stojanovic, Diplom-Ingenieur der Chemie. Oh, was für eine schöne Nase. Und erst seine Augen. Er sieht ja hinreißend aus. Ja. Oh. Und der stolze Wuch. Die glückliche, die ihn zueinander bekommt. Und wie klug er es ist. Diese Stimme. Seit Milans Eintreffen in Irrstedt schien es, als würde der Bach schneller fließen. Als würden die Zikaden kräftiger zirpen. Die Vögel lieblicher zwitschern. Die Frösche lauter quaken. Und die Einwohner von Irrstedt weniger schlafen. Milan eroberte im Sturm die Gunst nicht nur der heiratsfähigen Mädchen von Irrstedt, sondern auch die ihrer Väter. Angesehener, biederer, geprüfter, gestandener und sonst wie positiv gearteter Männer. Wenn Milan forsch wie immer die Straße entlang schritt, hörte man sagen, das ist der Mann, den wir schon lange brauchen. Das ist der Mann, den wir brauchen. Xenia, die Tochter des Bürgermeisters Duschan, eines Mannes mit großem Herzen, üppigem Schnurrbart, eisernem Willen und eben solcher Hand, verliebte sich auf den ersten Blick in Milan. So etwas war jetzt zwar schon früher mehrmals passiert, aber noch nie so stark und so echt. Auch Milan verliebte sich in sie auf den ersten Blick. Noch bevor er erfuhr, wer ihr Vater war. Oder kurz danach. Aber das ist jetzt unwichtig. Der Blitz der Liebe sucht sich die Stunde seines Einschlagens nicht aus. Auch Duschan fand Gefallen an dem jungen Mann. Insbesondere war er von Milans Rührigkeit angetan. Sein Optimismus, einfach ansteckend. Sein zuversichtlicher Blick in die Zukunft. Er geht jedem zur Hand, sein Kopf ist voller Ideen, wie eine Feige voller Samen. Das ist heute gefragt. Wahrhaftig ein tatkräftiger Mensch. Und auch. Muss man da noch betonen, dass Duschan überglücklich war, weil sein schon etwas überreifes Töchterchen Xenia den Chemieingenieur Milan heiraten wollte? Die Chemie ist eine wunderbare Wissenschaft. Ohne die Chemie läuft in Zukunft nichts mehr. Die 15.000 Einwohner von Irrstedt haben immer in Eintracht gelebt, vor allem der Kreis der Funktionäre. Ich habe hier das Sagen. Wenn ich sage, das ist so, dann ist es so und nicht anders. Bravo! Sehr gut. Bravo, Genosse Buschard. Richtig, Genosse Vorsitzender. Sehr gut. Bravo. So ist es. Nach Milans Erscheinen keimte in Irrstedt aber auch die Liebe. Oh, Milan. Milan. Wann heiraten wir? Ja, so schnell wie möglich. Ich hoffe, dein Vater hat nichts dagegen. Oh, im Gegenteil. Du ahnst gar nicht, wie sehr er dich mag. Gib mir einen Kuss. Einen kleinen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Auf den Bauch. Hierhin, hierhin, hierhin. Ach, ach. Senja, mein Täubchen. Der zweite Bürgermeister, Genosse Slavko, in seiner Freizeit ein bedeutender Irrstädter Romancier, liebt seine Frau sehr. Meine Liebe, so lange sind wir miteinander verheiratet und ich liebe dich noch wie am ersten Tag, sprach Slavko und eilte davon, um flugs in das Bett der Ehefrau seines guten Freundes Stefan, eines ebenfalls geachteten Bürgers, zu schlüpfen. Und Stefans Frau hat einen scharfen Blick. Dieser junge Ingenieur Milan sieht wirklich gut aus. Ah, Slavko. Ah, Slavko. Man sollte wirklich mehr für diesen Mann tun. Ah, die Jungen sind die tragende Kraft von morgen. Sport wird in Irrstedt großgeschrieben. Insbesondere das Angeln. Milan. Wir sollten etwas für dich tun. Aber nein, Genosse Stefan. Das ist nicht nötig. Besten Dank. Ich bin ganz zufrieden. Wirklich. Wie wär's mit einer Auslandsreise? Nein, nein. Ich kann die Arbeit im Labor nicht unterbrechen. Jetzt kommt es darauf an, dabei zu sein. Oh, das ist kein Problem. Es wird sich schon eine Lösung finden. Schon volle 2 Monate warst du nicht mehr im Ausland. Meine Devise lautet, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ja, das ist schon richtig und entspricht auch der allgemeinen Linie. Aber wer weiß, was für nützliche Neuheiten das Ausland anzubieten hat. Man muss die Beziehungen pflegen, neue Kontakte knüpfen. Das ist wichtig. Ich möchte aber nicht, dass es später heißt, ich hätte in ausländischen Nachtlokalen für harte Devisen Champagner aus Damenschuhen getrunken. Ach, kümmere dich nicht um kleinstädtische Klatschbasen, das bringen wir schon in Ordnung. Den werden wir die Lästermäuler schon stopfen. Hey, es beißt einer an. Zieh schnell. Milan ist immer peinlichst darauf bedacht, als der Jüngere und der weniger Erfahrene nie einen größeren Fisch zu angeln als Stefan. Bravo, Genosse Stefan. Einen so großen Karpfen fange ich nicht einmal im Traum. Bald nach seinem Eintreffen in Irrstedt, nach kurzer, aber gründlicher Prüfung der Lage, unterbreitete Milan, so wie das eben jeder junge und ehrgeizige Mann selbstverständlich tut, einen glänzenden und bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten Plan. Auf diesem Acker hier sollten wir eine Fabrik für die Herstellung von Super-Iso-Paralyt bauen. Wunderbar! Das bringt uns den Aufschwung! Wir werden nicht länger hinter allen anderen in der Gegend herhinken! Bravo, Milan, bravo! Das wird die erste Fabrik ihrer Art in der Welt sein. Bravo! Wir werden die Ersten in der Welt sein! Jawohl! Niemand wird sich mit uns messen! Bravo! Bravo, Milan! Nur eine Frage, bitte. Was ist eigentlich dieser Super-Iso-Paralyt? Super-Iso-Paralyt ist meine Erfindung. Mein Patent. Mit den Forschungsarbeiten habe ich schon vor vielen Jahren begonnen. Bravo. Aber dank der Bedingungen, die ihr mir geschaffen habt, konnte mein Werk hier endlich Gestalt gewinnen. Ich danke euch. Vielen Dank. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit nur für ein paar Minuten. Danke. Zum Zeichen der Dankbarkeit für alles, was ihr für mich getan habt, soll meine Erfindung Super Xenolyt heißen. Aha. Ja, Xenolyt nach dem Namen der Genossin Xen. Ah! Der Tochter unseres Genossenvorsitzenden Duschan. Ja. Bravo! Bravo! Bravo! Xenolyt! Super Xenolyt! Super! Super Xenolyt, Super Xenolyt, Super Xenolyt. Unverzüglich begann man mit dem Bau. Irrstedt wurde von einem bis dahin ungekannten Elan erfasst. In der Luft spürte man den süßen Duft des Aufschwungs. Sogar die schon längst ins Stocken geratene Diskussion über den Ausbau der Hauptstraße kam wieder in Gang. Die linke Straßenseite war vor Jahren asphaltiert worden, aber für die rechte Hälfte hatte das Geld einfach nicht mehr gereicht. So begnügt sich die rechte Hälfte immer noch mit dem alten holprigen Kopfsteinpflaster. Auf diese Seite sind selbstverständlich die Fuhrwerke verbannt, während über die asphaltierte Hälfte die Autos gleiten. Am Eingang der Straße stand jahrelang ein Schild mit der Aufschrift Fuhrwerke ab nach rechts. Auch dieses Schild bekam nun die wohltuende Veränderung zu spüren. Jetzt konnte man dieses Gebot auch noch in englischer, französischer, deutscher und russischer Sprache lesen. Irrstedt hat natürlich, wie jede andere moderne Stadt, ihre Probleme. Einverstanden? Einverstanden! Einverstanden! Einverstanden! Es ist also beschlossen. Irrstedt wird von nun an Duschangrad heißen. Ja. Nach seinem prominentesten Bürger, nach dem ersten Mann der Stadt und ihrer Umgebung, dem Genossen Duschangrad. Aber Duschangrad, Duschangrad, Duschangrad, Duschangrad. Nein, das nehme ich nicht an. Du musst es annehmen. Die Mehrheit hat es so beschlossen. Noch bin ich am Leben. Geduldet euch noch ein bisschen. Wir werden uns jetzt doch nicht mit Haarspaltereien befassen. Genosse Duschan, der Name Irrstedt passt auch in literarischer Hinsicht nicht zu unserer aufstrebenden Stadt. Eben, sehr richtig. Irrstedt. Das klingt, als wüssten wir nicht, was wir wollten. Ich bestreite ja nicht einige Irrungen und Wirrungen in ferner Vergangenheit. Aber heute ist alles ganz anders. Richtig. Genossen, wir haben jetzt ganz konkret und eindeutig unseren Weg in eine leuchtende Zukunft abgesteckt. Ja, klar, die Perspektiven sind fest umrissen. Nimm doch an, Duschan. Das sind wir unseren Werktätigen und Mitbürgern schuldig. Der Duschan gerade klingt so. So belebend wie ein Duschbad. Ja, das klingt so erfrischend, neu, beständig, erbaulich, vor allem vielversprechend. Mit dem neuen Namen zu neuen Siegen. Mit dem neuen Namen markieren wir die historische Wende in der Entwicklung unserer Stadt. Nein, ich stimme dem nicht zu. Das ist nicht rechtens. Du bist ein richtiger Dickschädel. Aber ein Mann mit Prinzipien, das schätze ich an dir. Gut, erlaube dann wenigstens, dass die Straße deinen Namen erhält. Ja. Auf diese Weise kriegen wir leichter die nötigen Mittel zusammen, um auch die rechte Hälfte zu asphaltieren. Jeremias, ein stiller und fleißiger Mann mit behaarten Ohren, der für das Schulwesen zuständig ist, hatte bisher wie gewöhnlich geschwiegen. Aber jetzt konnte er sich nicht mehr beherrschen. Ich protestiere, damit bin ich nicht einverstanden. Wieso? Genosse Jeremias! Ich bin dafür, dass unsere Stadt in Duschangrad umbenannt wird. Das ist in Ordnung. Aber euren Plan mit der Straße lehne ich ab. Ich bin ganz und gar dagegen. Warum denn, Jerilein? Weil für die Asphaltierung der Straße wieder mein armseliger Schulfonds herhalten muss. Ist dir vielleicht lieber, die Kinder unserer Werktätigen stolpern über Schlaglöcher zum Tempel der Wissenschaft? Er richtet lieber erst einen neuen Tempel der Wissenschaft. Der alte droht nämlich jeden Augenblick zusammenzubrechen. Genosse Jeremias! Du versinkst immer tiefer im Schlamm fruchtlosen Destruktivismus. Als wir 1941 in den Volkskampf zogen... Genosse Jorwan wurde von allen aufrichtig bewundert, weil er, obwohl erst im Dezember 1943 geboren, schon 1941 in den Volkskampf gezogen war. Lass ihn, Jorwan. Ich verpasse ihm schon die richtige Rolle in meinem Roman. Der wird sich noch wundern. Wie man sieht, findet Genosse Slavko, der zweite Bürgermeister, neben seiner aufreibenden Tätigkeit in der Gemeinde zum Wohle der Allgemeinheit noch Zeit genug für die Pflege dieser doch so anspruchsvollen Literaturgattung des Romans. Er ist hin und her gerissen zwischen seiner Lust zu schreiben und seinen amtlichen Pflichten. Wirklich beachtenswert. Jeremias, du solltest das heißgelaufene Rad der Geschichte nicht aufhalten! Ich bin doch nur mit dem Asphaltieren, das heißt mit Duschans Straße, nicht einverstanden. 4 Jahre lang haben wir gegen den Feind gekämpft! Bald wird die Super-Xenolyt-Fabrik fertig. Ja. Wenn die erst ihre Produktion aufnimmt, bricht eine Zeit des allgemeinen Wohlstands an. Sehr richtig, bravo! Und dann wird es Geld für alles geben. Ja. Sogar für dein Schulwesen. Eben, sehr richtig. Aber bis dahin müssen wir den Gürtel enger schnallen und die Mittel für wichtigere Dinge bereitstellen. Aber ich will nicht, dass der Schulfonds angerührt wird. Ist das ein für alle Mal klar? Danke, Genosse Duschan, danke. Die Stadt wird auch weiterhin Irrstedt heißen und diese Straße wie bisher Boulevard der Revolution. Damit ist die Diskussion beendet. Genosse Duschan, Ihr Wagen ist eingetroffen. Der mächtige Straßenkreuzer bleibt folgsam vor Duschan stehen. Auf Wiedersehen. Ich muss schnell auf die Baustelle, ein Gespräch mit dem Bauleiter. Ihr kümmert euch so lange ohne mich um unsere Probleme. Bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Genosse Duschan. Auf Wiedersehen. Duschangrad. Duschangrad. Klingt gar nicht so schlecht. Neben den allgemeinen gesellschaftlichen Problemen hat Genosse Duschan auch solche persönlicher, familiärer Art. Seine Tochter Xenia hat nämlich Flausen im Kopf. Sie will unbedingt einen Beruf ausüben, für den sie nicht qualifiziert ist. Sie will als Krankenschwester im örtlichen Gesundheitsamt arbeiten. Damit sind jedoch weder Duschan noch der Arzt vom Gesundheitsamt einverstanden. Aus unterschiedlichen Gründen wohlgemerkt. Schön, mein Kind, dass Sie diesen Beruf lieben und so weiter. Aber Ihr Vater ist nicht damit einverstanden und ich möchte keine Schwierigkeiten mit ihm bekommen. Ich bitte Sie um Verständnis. Xenia! Bist du schon wieder hier? Willst du dir unbedingt eine ansteckende Krankheit holen? Wozu habe ich dir eigentlich ein Klavier gekauft? Damit es verstaubt, ne? Nach Hause mit dir. Herr Doktor, wir beide sprechen uns noch. Auf der Baustelle findet Ingenieur Milan, wie ein echter volksverbundener Mann, für jeden ein warmes menschliches Wort. Er ist sich nicht zu schade, einen Balken zu schleppen oder eine Schubkarre voll Erde zu schieben, nur damit die Fabrik so schnell wie möglich fertiggestellt und in Betrieb genommen wird. Das tut er natürlich nur dann, wenn er nicht wie jetzt gerade auf Reisen ist. Alle mögen ihn und er mag alle. Auf der Baustelle treffen soeben die Stadtväter ein, begleitet von einer Schar von Presseleuten. Das Erste, was diesen Herrn ins Auge fällt, ist ein riesiges Schild am Eingang zur Baustelle, auf dem in großen, selbstverständlich roten Lettern die Aufschrift prangt: Zukunft, die erste Fabrik für Superxenolith. Und darunter steht in ganz winzigen, unscheinbar grauen Buchstaben: im Bau. Die Baustelle wird von allen Seiten gesehen, wobei der Bauleiter seinen fachlichen Kommentar abgibt. Danach folgen wunderschöne Reden. Ein boshafter und müßiger Vertreter der Presse, der nichts Vernünftigeres zu tun hat, macht einen Strich in sein Notizheft, so oft dabei der Name des Ingenieurs Milan fällt. In 10 Minuten 31 Striche. Es ertönt Beifall. Hallo! Hallo! Fotografiert nur ruhig, Genossen! Knips! Knips! Nehmt das ruhig auf, das ist es wert, festgehalten zu werden! Knips, Genossen, Knips! Endlich unternimmt auch der Genosse Jeremia seinen Versuch, etwas zu sagen. Ich möchte Ihnen, meine geschätzten Genossen, Vertreter der Presse und anderer Medien, ein paar Worte über unseren Schulfonds sagen. Dazu ist jetzt nicht der geeignete Augenblick, Jeremias. Egal. Es gibt jetzt Wichtigeres. Genosse Jeremias, ich meine, man sollte hier nicht die Schulfrage vertiefen. Ja. Genosse Vorsitzender, sagen Sie uns bitte etwas über die Perspektiven Ihrer Stadt. Sehr gern. Genossen, ja. Stefan, sag du es lieber, du kannst es besser. Bravo! Bravo! Bravo! Genossen und Genossinnen Journalisten, die Perspektiven unserer Stadt sind wunderbar! Bravo! Ich werde die richtigen Worte zu finden. Wir sind die vielversprechendste Gemeinde in der ganzen Umgebung. Und dabei bildeten wir noch gestern sozusagen das Schlusslicht. Wir schreiten nun mit wahrhaft gigantischen Schritten in eine große und selbstverständlich glückliche Zukunft. Ja! Mit der Fertigstellung des Zuckerxenolith-Werkes, der ersten Fabrik dieser Art in der Welt, vergrößern und erweitern sich unsere Perspektiven ins Unendliche. Den größten Verdienst daran hat neben dem Genossen Duschan und den anderen Funktionären unserer Stadt zweifellos unser junger Ingenieur Milan, der uns selbstlos seine großartige Erfindung nicht wahr, anbot. Alle verlockenden Angebote ausländischer Interessenten glatt ausschlug und uns vollkommen kostenlos sein Patent zur Verfügung stellte. Er hat eine vielversprechende Universitätslaufbahn quittiert, um sich mit Hilfe seiner einmaligen Erfindung ausschließlich der Konjunkturförderung unserer Stadt und deren Umgebung nicht wahr, zu widmen. Darum ist es nur allzu verständlich, wenn wir ihn zum Direktor dieses großen, im Bau befindlichen Werkes ernannt haben. Er ist nicht nur ein hervorragender Fachmann, ein treuer Kamerad und ein selbstloser, opferbereiter Arbeiter, sondern auch ein ausgezeichneter Angler. Das sage ich Ihnen. Und mir kann man glauben, wenn es um diese Dinge geht. Obwohl er noch nie einen größeren Fisch als ich gefangen hat. Er sagt, niemals in tiefe Verzweiflung stürzt, denn er nimmt die Niederlagen mannhaft hin. Wäre jeder echter Vollblutangler. Das Geheimnis verraten. Unser Ingenieur Milan wird bald unsere Genossin Xenia heiraten. Die Tochter unseres Genossen Gemeindevorsitzenden. Notieren Sie, diese auf der Baustelle entflammte Liebe ist ein Beweis mehr für die unerschöpflichen Möglichkeiten und Perspektiven unserer Werktätigen als solchen. Was soll in der Fabrik hergestellt werden? Super Xenolith natürlich, von allerbester Qualität. Das haben wir ja schon bekannt gegeben. Ja, und wozu dient das? Es dient... 1, 2, 3, 1... Bravo! Es dient... Es, Genosse Jovan wird es Ihnen am besten erklären. Komm, Jovan. Bravo, Jovan! Bravo, Jovan! Eins, zwei, drei. Danke, Genossen, danke. Ja. Also, als wir 1941 in den Volksbefreiungskrieg zogen, gab es Super Xenolith noch nicht. Bravo, bravo. Nach hartem, vierjährigem Kampf errangen wir die lang ersehnte Freiheit. Schon dadurch waren alle notwendigen Voraussetzungen für das Entstehen einer so bedeutsamen Erfindung gegeben. Zunächst erblickte, wie wir alle wissen, der Genosse Ingenieur Milan das Licht der Welt. Der dank unserem vorzüglichen Schulsystem zum hervorragenden Fachmann auf diesem Gebiet ausgebildet wurde. Und dann nahmen die Dinge ihren natürlichen Lauf. Bravo! Über die Vorzüge von Super Xenolith wird sie Genosse Dushan im Einzelnen unterrichten. Genosse Dushan, bitte. Genossinnen und Genossen. Sehr gut, Dushan. Ich kann Ihnen das nur auf einfache und volkstümliche Art und Weise sagen. Bravo. Diese Erfindung ist so etwas wie ein Donnerschlag! Gäste auf der Baustelle den überschwänglichen Reden lauschen, rast ein schwarzer Mercedes über die mit Schlaglöchern übersäte Straße in Richtung Irrstedt. In dessen Fond sitzt ganz besorgt der Genosse Slavko. Schneller, gib doch Gas! Ich kann den Wagen doch nicht zu Schanden fahren. Egal, schneller! Und jetzt möchte ich Sie, liebe Genossinnen und Genossen, bitten, nach althergebrachter Sitte etwas zu sich zu nehmen. Wir haben nämlich für Sie eine kleine Stärkung vorbereitet. Bitte, bitte greifen Sie zu. Es gibt ein bisschen Spanferkel, ein bisschen Lammbraten, ein bisschen Entenbraten, ein bisschen Putenfleisch für jeden etwas. Für Diabetiker haben wir Hühnerbrüstchen vorgesehen. Es gibt auch Bier und Wein, ein bisschen Schnaps, alles ganz bescheiden. Bitte, bitte bedienen Sie sich, ja? Musik, bitte! Na, Musik, wo bleibt die Musik? Musik! Los, los, Genossen, bedient euch nur! Bedient euch! Ich darf nicht schneller fahren, Genosse Slavko. Die Straße ist zu holprig. Das macht nichts. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Genossen, ich möchte nur ein paar Worte über unseren Schulfonds sagen. Dieser kleine Imbiss wurde aus Mitteln unseres Schulfonds finanziert. Ich liebe den Schulfonds! Setz dich lieber, Jeremia, setz dich! Lass die Leute in Frieden, so eine Pressekonferenz gibt es nicht alle Tage. Und ich möchte noch hinzufügen, der Zustand unserer Schule ist nicht gerade erfreulich. Lebe das Lammfleisch! Es schmeckt köstlich! Genossinnen und Genossen, ich erhebe dieses Glas auf die Zukunft unserer Fabrik und auf ihren Direktor, den Genossen Ingenieur Milan. Genossen und Genossinnen, nicht weil er bald mein Schwiegersohn wird, nein, sondern weil er es als Fachmann und vor allem als Verantwortlicher wirklich verdient. Ihm ist es nämlich zu verdanken, dass unser Städtchen in der ganzen Welt bekannt wird. Als ein Musterbeispiel für einen plötzlichen Wirtschaftsaufschwung. Jawohl, einen Konjunkturboom. Wie das so genannt wird. Dank der glücklichen Verbindung fachlicher Kenntnisse und einer sinnvollen Investition als solcher werden Geschäftsleute aus aller Welt in unsere Stadt strömen. Wir werden uns bemühen, sie großzügig zu empfangen, so wie es bei uns Sitte ist. Nach Hausherrn Arndt, Genossinnen und Genossen. Da wir wissen, dass Sie gern auf Jagd gehen, haben wir bereits flankierende Maßnahmen im Rahmen der Infrastruktur. Ein Jagdhäuschen gebaut, in dem sie nach erfolgreicher Jagd sich erholen und entspannen. Wo ist eigentlich der Genosse Milan? Auf einer Dienstreise im Ausland. Marktforschung, Sie verstehen. Mit ihm ist, wie man hört, auch die Tochter des Gemeindevorsitzenden Genossin Xenia verreist. Ja. Sehr richtig. Sie hat den Auftrag, einige Konsultationen durchzuführen. Dem Genossen Milan ist es zu verdanken, dass wir... Duschan! Was hast du denn, Slavko? Stör mich doch nicht ausgerechnet an der entscheidenden Stelle. Ich muss dir etwas sagen. Etwas sehr Wichtiges. Geht's etwas schon wieder um die ideologischen Schwächen unserer Schriftsteller? Bitte nicht. Wir sind gerade bei bester Laune. Meine Genossinnen und Genossen! Ja, hier sind wir. Wie ich bereits erwähnte, haben wir ein Jagdhäuschen gemacht. Ich bitte dich, hör mir doch zu, nur einen Augenblick! Setz dich, Slavko, iss und trink ruhig noch ein bisschen. Mach dich mit den Genossen von der Presse bekannt. Tausche mit ihnen Meinungen und Erfahrungen aus. Lass wenigstens jetzt deine Schriftsteller in Ruhe. Hier, Genossen von der Presse, ist der Genosse Slavko, der stellvertretende Vorsitzende unserer Gemeinde. Er wird einen großartigen Roman über den Bau unseres Supra-Xenolithwerkes schreiben. Er wird den realitätsscheuen Dichtern zeigen, dass die größten und schönsten Werke der Literatur nur dadurch entstehen, dass man über unseren Alltag, über die heldenhafte und aufopfernde Arbeit unserer Werktätigen schreibt. Kurzum, über unsere schöne Wirklichkeit. Unsere wunderschöne Wirklichkeit. Aber es geht doch gar nicht um die Schriftsteller. Ein ganz, ein ganz intimes Problem. Na was denn? Das kann ich doch nur mit dir unter vier Augen. Ach so. Also, ach komm, Stefan, unterhalte du die Gäste. Unterhalte die Damen, die Genossinnen, während ich, Musik, bitte! Musik! Ja, liebe Genossinnen und Genossen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, noch ein weiteres Geheimnis will ich Ihnen verraten. Darüber sollten Sie aber bitte nicht berichten. Ihnen ist nicht wahr bekannt, dass es in unserer Stadt außer Spatzen und Krähen keine weiteren Tiere gibt. Meine Genossinnen und Genossen, wir haben beschlossen, hier bei uns Wild anzusiedeln. Notfalls auch Elefanten und Tiger. Jawohl, meine Genossinnen und Genossen, das nennt man Wirtschaftspolitik. So macht man Geschäfte. Man lässt die Geschäftspartner 2-3 Elefanten abschießen und gleich hat man sie am Bett. Gleich fühlen sie sich verpflichtet, ein Geschäft mit uns abzuschließen. So macht man das überall auf der Welt. Und wenn es die ganze Welt so macht, warum nicht auch wir? Und ich sage Ihnen, wir werden es auch tun. Denn dank der Produktion von Super Xenolith wird unsere Stadt mit Devisen überschüttet werden. Wir bringen die Geschäftsleute nach der Jagd zum Jagdhäuschen, bewirten sie fürstlich, schenken ihnen Slivovitz ein und schon haben wir sie in der Tasche. Einen Vertrag nach dem anderen werden sie unterschreiben. Das ist unsere Perspektive, nicht wahr? Der größte Verdienst dafür gebührt dem Genossen Schwiegersohn, dem Ingenieur Mila. Aber warum stößt du mich dauernd in die Rippen? Was ist denn? 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigen Sie, liebe Genossen, aber Sie sehen selbst, was die Vorsitzenden und deren Stellvertreter mit mir machen. Sowas nennt man höhere Gewalt. 1, 2, 3. Ja, Genossen, ich will mich kurz fassen. Sehr gut, ja, sehr gut, bravo. Danke. Als wir 1941 in den Kampf zogen, hatten hier, man darf es ruhig sagen, nicht einmal 1,5% der Bevölkerung eine Ahnung von Fremdsprache. Bravo, bravo! Tja, und heute? Bonjour! Bonjour! Quanta costa! How are you? How much? Genossen, wir haben die besten Fachleute geholt und Tonbandsprachkurse organisiert. In Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und sogar in Chinesisch. Diese Kurse besuchen mit Erfolg die Funktionäre unserer Stadt, sowie alle Genossen, die mit ausländischen Partnern in konkrete Geschäftsbeziehungen treten werden. Ja, auf diese Weise, meine Genossen, ist unser Schul- und Bildungswesen im Gefolge der Wirtschaftsentwicklung gigantischen Schritt vorangekommen und hat einen wichtigen Griff in die Problematik unserer sozialistischen Genug, Schuhschaften, jetzt kommt her! Versprich mir bitte noch einmal, dass du Papa darum bitten wirst, nicht wieder arbeiten zu lassen, ja? Oh, ich liebe die Arbeit. Ja, mach dir doch keine Sorgen, Senior. Danke. Bist du lieb. Ich kann es kaum abwarten, wieder auf der Baustelle zu sein. Was ist denn los? Heute sind ja nur so wenige zu unserer Begrüßung da. Seltsam. Nur dein Vater, Slavko, Stefan, Joran und Jeremias. Warum machen die denn bloß so düstere Gesichter? Was haben die denn? Nicht mal Mama ist da. Na, das werden wir ja gleich sehen. Lass mich die Koffer tragen. Na, da seid ihr ja, Genossen. Ich freue mich, euch zu sehen. Hallo, Joran. Wie geht's? Wie steht's? Was gibt's Neues auf der Baustelle? Ich habe den Markt von vorne bis hinten analysiert und die besten Maschinen bestellt. Ja, was ist? Wollt ihr mir nicht die Hand geben? Genosse Dusan, Sie wollen mir nicht die Hand reichen? Das verstehe ich nicht. Xenia? Ja? Komm sofort hierher. Papa! Was ist denn geschehen? Steig in jeden Wagen dort und frag nicht viel. Und du, Xenia, ja, in diesen da. Papa. Und gleich ab nach Hause. Papa! Zusammen mit Milan stiegen auch die Stadtväter ein und fuhren direkt ins Rathaus. Dort traten sie in einen Raum, in dem auf der einen Seite 5 Stühle nebeneinander standen und auf der anderen Seite nur einer. So, jetzt stört uns keiner. Keiner! Was hat denn das alles zu bedeuten? Setz dich nicht da! Auf den Stuhl dort sollst du dich setzen. Ja. Setz dich, wenn ich es dir sage. Was ist denn das für ein Ton? Solche Scherze mag ich gar nicht. Setz dich! Das ist kein Scherz. Kein Scherz. Kein Scherz. Wann zeigst du uns dein Diplom? Das muss jeden Tag ankommen. Neulich habe ich erst wieder nachgefragt. Nachgefragt? Diese verdammte Bürokratie. Ja, Bürokratie. Gleich morgen schreibe ich nochmal hin. Nicht nötig. Slavko war in Belgrad. Dienstlich. Ja, dienstlich. Und ist bei der Universität vorbeigegangen, um dein Diplom abzuholen. Abzuholen? Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Ich kann mich jetzt ein bisschen hinlegen. Wisst ihr, ich bin schrecklich müde. Das ist ja nicht zu glauben. Diese Auslandsreisen, die machen einen ganz kaputt. Bleib sitzen! Ich bin müde und die Reise war anstrengend. Setz dich! Willst du uns deine Erfindung zeigen? Also erlauben Sie, ja? Von Anfang an war ausgemacht, dass diese Erfindung mein Berufsgeheimnis war. Wir wollen dein Labor sehen! Wir wollen ein Labor sehen! Das ist unmöglich. Außer mir darf es niemand betreten. Das hatten wir abgemacht. Du Schuft, du Hochstapler! Du Betrüger! Du gemeiner Lump! Analphabet, du besudelst unser Hochschulwesen! Also das verbitte ich mir. Du hast doch nie eine Universität von innen gesehen! Von innen gesehen! Von innen. Von dir gehört! So, ihr glaubt also diesen Bürokraten? Ja. Eine Schande, Genossen. Hier, das ist deine Erfindung, dieses Heftler. Dieses Heftler. Wie kann man nur solche Niederträchtigkeiten über die besten Männer unserer Stadt schreiben? Niederträchtigkeit, das ist ja mein Tagebuch, meine vertraulichen Notizen. Ihr seid offensichtlich in mein Labor eingebrochen. Natürlich. Einbrecher. Die angesehensten Männer von Irstedt sind Einbrecher. Nein. Eine schöne Schlagzeile gibt das. Woher habt ihr bloß diese Unverfrorenheit? Ja, ich zeige euch an! Alter, lieber Gerd, setz dich! Wenn ich nur daran denke, dass du um ein Haar mein Schwiegersohn geworden bist. Mein Schwiegersohn auszudenken? Woher nimmst du den Mut und das Recht, solche Schweinereien über uns zu schreiben? Ja, woher? Wenn du schon von uns so schlecht denkst, was hältst du erst von dem gewöhnlich Sterblichen? Und was für ein miserabler Stil! Das ist ja nicht zu lesen. Ich habe es ja auch nicht aufgeschrieben, damit ihr es lest, sondern zu meinem Privatvergnügen. Privatvergnügen! Ich habe nur notiert, was ich gesehen habe. Eure Taten habe ich aufgezeichnet. Halt's Maul! Wir schicken dich ins Zuchthaus! Ins Zuchthaus! Reingelegt hast du uns alle! In gemeinster Weise! Gemeinster Weise! Milliardenbeträge haben wir in diese Fabrik investiert! Wir haben an dich geglaubt! Wie an einen Gott! Wir haben an dich geglaubt wie an einen Parteisekretär! Und du hast uns aufs Glatteis geführt! Mit weniger als 20 Jahren kommst du nicht davon! Dafür stehe ich gerade! Übrigens, ich möchte, dass meine Heirat mit Xenia in 3 Wochen stattfindet. Was? Früher geht das leider nicht. Nimm den Namen meiner Tochter nicht mehr in deinen Mund. Das verbiete ich mir. Was verbietet er dir? Ja, warum? Sie ist meine Verlobte und ich liebe sie. Wir wollen heiraten. Wir bringen dich an den Galgen. Setzt euch! Beruhigt euch erstmal. Meine Güte, ich verstehe eure ganze Aufregung nicht. Nun gut, ja, es stimmt. Ich bin wirklich kein Ingenieur. Gut, ja. Auch habe ich keine Erfindung. Keine Erfindung. Ich habe halt ein wenig gespielt. Und dabei so viel Geld, Volksvermögen verpulvert. Ja, Moment mal bitte, ja? Nicht ich. Ihr habt das Geld verpulvert. Aber keine Sorge. Ihr seid nicht die Einzigen, die so etwas tun. Was soll das heißen? Ihr habt das Geld verpulvert. Das ist doch klar. Hättet ihr es denn ausgeben können, wenn ihr es mir nicht gegeben hättet? Und zwar von ganzem Herzen. Halt mich fest, sonst bring ich ihn um. Aber, so weit darf es doch nicht kommen. Du Schuft. Nichts haben wir dir gegeben. Du hast uns betrogen. Was ihr nicht sagt. Ich, ein Ungebildeter, ein Analphabet sozusagen, soll euch kluge, gebildete, bewährte und angesehene Männer betrogen haben? Welch ein Unsinn! Das nimmt euch keiner ab. Aber regt euch nicht auf. Ich erzähle es nicht weiter. Die Sache bleibt unter uns. Man sollte ihn rädern oder vierteilen. Aufgewiesen! Das Volksgericht wird sein Urteil fällen. Gerecht und human. So ist es. Ja, einverstanden. Und damit ihr wisst, ich werde nicht das erste Mal hinter Gitter wandern. Von Anfang an habe ich damit gerechnet. Das habe ich doch gewusst. Was soll's? Alles geht einmal zu Ende, auch das Leben hinter Gittern. Bis zur nächsten Gelegenheit. Na gut, wir werden ein netter Verein sein. Ich kann euch gleich voraussagen, wie viel jeder von euch kriegt. Schreit so nicht. Nur regt euch doch nicht so auf. Es lohnt sich nicht. Ihr solltet lieber eure Nerven schonen. Stellt euch doch mal vor, ich komme allein ins Gefängnis. Na, was wird denn dann aus euch? Als erstes werdet ihr eure Stellungen, eure Mandate, euer Ansehen, euer Gesicht und noch viele solcher hübschen Dinge verlieren. Alle werden über euch lachen und mir insgeheim gratulieren. Und aus Scham vor der Blamage werdet ihr euch nicht mehr auf die Straße trauen. Es wird euch geradezu leid tun, dass man nicht auch euch eingesperrt hat. Im Gefängnis, da werdet ihr wenigstens unter euresgleichen. Unter Männern, die eure Leistungen beim Geldverschwenden zu schätzen wissen. Was meint er denn da? Was redet ihr da? Also, wollt ihr immer noch vors Gericht? Denkt noch einmal an alles, was ihr jetzt besitzt. Einiges davon habt ihr auch durch den Bau meiner Fabrik ergattert. Was soll das heißen? Ah, zum Beispiel das Baumaterial für eure Wochenendhäuser, das ihr kostenlos von der Baustelle weggeschleppt habt. Schluss damit! Und dann, alles werdet ihr verlieren, falls es zu einem Prozess kommt. Und denkt an all eure Lieben, die sich euer schämen werden. Denkt daran, wie man auf sie herabblicken wird, obwohl sie unschuldig sind. Warum sollten sie euretwegen leiden? Und denkt an eure Kinder und an eure und an die fremden Frauen, mit denen ihr gern geschlafen habt. Meine Genossen und Kumpanen, ich schlage euch ein Gentleman's Agreement vor. Wir verhalten uns alle still, so als wüssten wir von nichts, als wäre nichts geschehen und bauen mit noch größerem Einsatz die Fabrik weiter. Nein, das mache ich nicht. Wir wollen vor Gericht. Und wenn die Fabrik fertig ist, was soll sie herstellen? Dein Superxenolyt gibt es doch gar nicht. Nein, mein ganzes Leben lang habe ich anständig gelebt. Richtig. Anständig will ich auch sterben. Richtig, so ist es. Ich kann doch diesem Ungeheuer nicht erlauben, dass... Niemals. Xenia, überwältigt von so vielen Aufregungen im Ausland, konnte in dieser Nacht kein Auge zudrücken. Sie wusste nämlich nicht, was mit Milan passiert war. Weiterbau des Superxenolithwerks gestoppt. Kaufen Sie die neueste Ausgabe des Kuriers. Weiterbau gestoppt. Diese Nachricht trug dazu bei, dass die Auflage der größten Zeitung von Irrstedt, des Kuriers, von 580 auf 1146 Exemplare hinaufschnellte. Die Nachricht war eine echte Sensation, denn mit so etwas hatte in Irrstedt keiner gerechnet. Na nur, was ist denn das? Auf der Baustelle wird weitergearbeitet? Hat denn hier keiner die Zeitung gelesen? Fangen wir mal die Bauarbeiter an. Hey, junger Mann! Kommen Sie einen Augenblick her. Oh, meinen Sie mich? Ja, Sie. Haben Sie denn nicht in der Zeitung gelesen, dass der Weiterbau der Superxenolithfabrik gestoppt wurde? Doch. Und? Soll das heißen, dass unsere Zeitung lügt? Aber wir bauen doch keine Fabrik mehr. Sondern? Da fragen Sie am besten den Genossendirektor Milan. Der weiß über alles am besten Bescheid. Genosse Direktor, würden Sie uns das erklären? Aber gern. Also, liebe Genossinnen und Genossen, vom Bau der Superxenolithfabrik hat man Abstand genommen. Und zwar aus einem sehr einleuchtenden Grund. Unsere renommierten Experten konnten nach detaillierten Sondierungen und gründlicher Prüfung feststellen, dass es in unserem Lande nicht genügend Rohstoffe für die Erzeugung dieses Produktes gibt. Die Einfuhr der Rohstoffe hätte das Endprodukt erheblich verteuert, was bedeutet, dass es sich kommerziell nicht rentiert hätte. Zugleich hätte das auch eine Vergeudung so bitter nötiger Devisen bedeutet. Die Verantwortlichen haben daher im Einvernehmen mit den zuständigen Experten beschlossen, diese Fabrik unter geringfügigem Aufwand in eine Mastschweinezucht umzuwandeln. Wenn hier erstmal Rasseschweine zu grunzen anfangen, dann werden überall um uns herum die begleitenden Industriezweige wie Pilze aus dem Boden schießen. Schlachthöfe, Konservenfabriken, Lederwarenfabriken und so weiter und so weiter. Stolz pfeifend schnitt der Schnellzug seinen Weg durch die Landschaft, vorbei an rauen Bergen und an Blumenwiesen hin zu den blauen Fernen des Auslands, wohin er den neu ernannten Direktor der Rasseschweinezucht, den Genossen Milan, zu neuen Arbeitssiegen trug. Aber Milan schaute nicht aus dem Fenster des Zugabteils und genoss weder die heimischen noch die ausländischen Naturschönheiten, die rasch an ihm vorbeiflogen. Er dachte an die traurige, sehr traurige Abschiedsstunde. Xenia, meine Liebe, alles ist aus zwischen uns. Sag das bitte nicht. Ach, ach. Es ist alles aus. Strenge Selbstkritik, lies mir nur einen Schluss zu. Ich bin nicht der richtige Mann für dich. Und es ist besser, ich verschwinde aus deinem Leben. Oh. Geh nicht, bitte. Verlass mich nicht. Ich muss es tun. Begreifst du denn nicht, dass ich in erster Linie Wissenschaftler und Geschäftsmann bin? Nein. Und dass ich dir nicht so viel Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe schenken kann, wie du verdienst? Als Wissenschaftler und Geschäftsmann werde ich der Gesellschaft von großem Nutzen sein. Und darauf kommt es an. Nein. Es kann nicht wahr sein. Das alles ist zu Ende. Sag, dass es nicht wahr ist. Weine nicht, meine Liebste. Es musste so kommen. Als Duschan merkte, dass seine liebe Tochter litt und dahinschmolz wie Schnee in der Sonne, beschloss er, sie aus diesem unglückseligen Ort wegzubringen, wo alles sie an ihre große und unglückselige Liebe erinnerte. Und so schickte er Xenia nach Japan, um sie irgendwas studieren zu lassen, bis der ärgste Schmerz vorbei wäre. Das war jedoch ein anderes Ausland, nicht das, in dem sich Milan befand. Vielleicht hätte Milan mit Xenia nicht Schluss gemacht, hätten ihn nicht so tief Duschans Worte getroffen. Ich bitte dich, lass meine Tochter in Frieden, verschone sie, und ich werde alles für dich tun, was du willst. Nach angemessener Zeit kehrte Milan aus dem Ausland zurück und sagte: Ich habe die besten Rasseschweine bestellt, die man heute auf dem Weltschweinemarkt bekommen kann. Es folgten Tage des Wartens darauf, dass die grunzende Ware eintraf. Aber von ihr keine Spur. Etliche Komitees und Einzelpersonen bemühten sich festzustellen, wo die Waggons mit den Schweinen geblieben waren. Alles vergebens. Von den Schweinen und dem für sie ausgegebenen Geld kein blasser Schimmer. Vielleicht war es auch besser so. Denn in Irstedt hatte es niemals Schweinezucht gegeben. In der ganzen Umgebung ist nämlich kein Viehfutter aufzutreiben. Manch einer hält sich ein Ferkelchen für den Eigenbedarf, damit er an den Feiertagen was zu knabbern hat. Aber für eine gewerbliche Schweinezucht fehlt da jede Voraussetzung. Und so wurde Irstedt noch einmal vor einem finanziellen Fiasko und vor der Blamage gerettet, die offenkundig geworden wäre, hätte die Schweinezucht nicht dem erhofften Erfolg gebracht. Sehr gut. Die Arbeiten am Bau des progressiven Schweinestalls wurden gestoppt. Aber was macht man mit den schon errichteten Objekten? Soll man etwa zulassen, dass sie als stumme Zeugen der Versäumnisse und Fehler stehen bleiben? Keinesfalls. Versäumnisse und Fehler darf es ja nicht geben. Man überlegte lange, was man aus dem Schweinestall machen könnte. Und dann, eines Tages: Ich habe es! Ich habe die Lösung. Ich habe Bodenproben untersucht. Was? Die Resultate sind umwerfend. Und? Der Boden, insbesondere auf dem Gelände der Zukunft, ja? Das heißt des Schweinestalls, ist außerordentlich heilsam. Heilsam? Jawohl, Heilsamer Schlamm. Heilsamer Schlamm. Versteht ihr? Schlamm! Ja, das ist es, was wir brauchen. Die ganze Welt ist daran interessiert. Die ganze Welt? Wir werden den Kurtourismus entwickeln. Tourismus? Ja. Begreift ihr das? Durch den Fremdenverkehr erfasst der Aufschwung auch alle übrigen Bereiche. Dieser Wirtschaftszweig rentiert sich schnell. Kleine Investition, großer Gewinn. Kranke und Gesunde aus aller Herren Länder werden herbeieilen. Wir sind gerettet. Und gegen was soll unser Schlamm gut sein? Ja, gegen alles. Gegen Gicht, Flechte, Tuberkulose, Potenzschwäche. Potenzschwäche. Herzkrankheiten, Kinderlosigkeit, schwache Nerven. Gegen alles. Und was, wenn sich herausstellen sollte, dass unser Schlamm nicht heilsam ist? Ach, das wird sich nicht herausstellen. Wir finden qualifizierte Fachleute, die beweisen, dass unser Schlamm der Beste der Welt ist. Ja. Und was, wenn die Konkurrenz andere genauso qualifizierte Fachleute findet, die etwas anderes beweisen? Ja, was dann? Wenn sie das tatsächlich tun sollte, dann werden wir uns etwas Neues einfallen lassen. Neues. Hauptsache, man hat Ideen. Ja, Ideen. Merkt euch die Zukunft. Darf nie untergehen. Nein, bravo, bravo! Ihr Zweck kann sich zwar ändern, aber sie muss weiter bestehen. Muss weiter bestehen. Ohne die Zukunft kann unsere Stadt nicht existieren. Nein, stellt euch vor, wie wunderbar unser Irrstedt aussehen wird, wenn rings um die Zukunft Hotels, Motels, Cafés, Restaurants, Pensionen, Bistros, Boutiquen, Dependancen aus dem Boden schießen. Ganz Irrstedt wird mit duftenden Blumen geschmückt sein. Mit genug Geschwatzens an die Arbeit! Ja, an die Arbeit! Wenn ihr einverstanden seid, dann stelle ich mich euch gerne als Kurdirektor zur Verfügung. Es lebe der Kurdirektor! Ja. Und damit wir auch in der Nachsaison möglichst viele Touristen anziehen, werden wir jedes Jahr im Dezember das traditionelle internationale Panflötenfestival veranstalten. Das ist eine gute Idee. Der Gewinn fließt dann in den Schulfonds. Nein, davon später. Der große Tag ist gekommen. Der Tag der festlichen Eröffnung des Schlammkurbades. Geladene und ungeladene Gäste strömen von überall her nach Irrstedt. Es naht der feierliche Augenblick, in dem das Band am Eingang zum Kurhaus durchgeschnitten wird. Die Spannung wächst mit jeder Minute. Das Protokoll sieht vor, dass sich mit dem heilbringenden Schlamm zunächst diejenigen beschmieren sollen, die sich beim Aufbau des Kurbades am meisten verdient gemacht haben. Dann die prominentesten Gäste und schließlich die übrigen Anwesenden. Die schwarze, schlammige Masse steht bereit. Freiwillige Feuerwehr sorgt mit ihrer Kapelle für gute Laune. In wenigen Minuten wird man sich auf das himmelblaue Band am Eingang des Kurhauses zubewegen müssen. Der Kurdirektor, Genosse Milan, ist jedoch nirgendwo aufzutreiben. Boten sind in alle Himmelsrichtungen ausgeschwärmt, um ihn zu suchen. Er bleibt aber unauffindbar. Nur der Mann, der sich zu Milans Wohnung begeben hat, findet an deren Tür einen Briefumschlag. Sofort bringt er ihn zur Dusche an. Dieser öffnet ihn hastig. Liebe Genossen, entschuldigt bitte, dass ich an dem größten Ereignis in der Geschichte eurer geliebten Stadt nicht teilnehmen kann. Ich musste eilig weg. Man hat mir ein sehr verlockendes Angebot gemacht, das ich nicht aufschlagen wollte. Lebt wohl. Versucht nicht, mich zu finden, es wird euch doch nicht gelingen. Übrigens besitze ich eine umfangreiche Dokumentation über euch alle. Glaubt mir, es war mir ein großes Vergnügen und eine besondere Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Betreibt die Zukunft ohne mich weiter. Viel Glück in eurem weiteren Bemühen um das Wohl der Allgemeinheit wünscht euch euer Milan. Na, dem werd ich. Genosse Duschan, komm, die Gäste werden schon nervös. Nun ja, ich komme schon. In Begleitung seiner Mitarbeiter und der Gäste schreitet Duschan auf die riesige Schere zu, die auf einem Samtkissen glänzt. Er schneidet das Band durch. Danach legen die Honoratioren würdig ihre Kleider ab und tauchen noch würdiger in den dicken Kerzen. So kann ich nicht weitermachen. Ich werde zurücktreten. Ich werde alles ans Licht bringen. Eines Tages. Wie heißt es doch im Volksmund? Ende gut, alles. Das war der süße Duft des Aufschwungs, ein Hörspiel von Alexander Obrenović aus dem Serbischen von Mirjana Wittmann. Die Personen und ihre Sprecher. Erzähler Peter Lieck, Milan Stefan Schwarz, Duschan Franz Josef Steffens, Xenia Donata Höffer, Slavko Horst Mendroch, Stefans Frau Gertrud Nothorn, Stefan Siegfried Kernen und Jovan Lutz McKenzie. Außerdem wirkten mit Karl Friedrich Gerster, Norbert Güttes, Helga Geske, Günther Heitzmann, Kai Mertens, Harald Pages, Annalena Schmidt und Herbert Tänigkeit. Toningenieur Johannes Karstens, Technik Brigitta Eggert, Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Alexander Obrenović.